In Solenoid, einem Roman des kroatischen Gegenwartsautors Mirca Katarescu, spricht die Erzählfigur von den falschen Türen der Literatur und von der Täuschung eines anderen Universums, das sie uns anbietet. Der französische Schriftsteller Maurice Blanchot konfrontiert uns immer wieder mit diesen falschen Türen, ohne die Sehnsucht von Thomas, seinem Protagonisten in Aminadab, jemals zu verraten. Willkommen zum Hörspiel. Sie hören heute den zweiten Teil der Produktion Aminadab nach Blanchots gleichnamigem Roman. Vergangenen Sonntag haben Sie hier schon den ersten Teil gehört. Sollten Sie das verpasst haben, finden Sie die komplette Produktion auch online unter hörspiel-und-feature.de oder in unserem Hörspiel-Podcast sowie in der Deutschlandfunk-App. Blanchot war Journalist, Literaturtheoretiker und Schriftsteller. Als Sohn einer wohlhabenden katholischen Familie wuchs er in gesicherten Verhältnissen auf. 1925 ging er nach Straßburg, wo er Philosophie und Deutsch studierte und Emmanuel Levinas kennenlernte, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte. Später ließ er sich in Paris nieder, wo er am Krankenhaus Sainte-Anne ein Studium der Medizin aufnahm. Während des Zweiten Weltkriegs war Blanchot Mitglied der Résistance. Später unterschrieb er das Manifest der 121, das sich gegen den Algerienkrieg aussprach. Seit 1953 schrieb Blanchot regelmäßig Beiträge für die Nouvelle Revue Française, die gemeinsam mit seinen Erzählungen und Romanen Generationen von Künstlern, Schriftstellern und Theoretikern nachhaltig geprägt haben. Sein literarisches Schaffen kreist um die prekäre Geste des Schreibens, die Erfahrung des Lesens und den intimen Zusammenhang von Literatur und Tod, dem Blanchot in aporetischen Wendungen und paradoxalen Konstruktionen sprachlichen Ausdruck zu verleihen suchte. Online finden Sie auf hörspiel-und-feature.de noch eine Gesprächsrunde. In dieser begleitenden Sendung geht es zum einen um die Literaturtheorie Blanchots und zum anderen um seine bisweilen widersprüchlich wirkende Biografie. So sind seine politischen Entscheidungen in den 1930er Jahren, die ihn mit dem Antikommunismus und der antiparlamentarischen Rechten verbanden, Gegenstand vieler Debatten. Darüber und über Zugänge zu seinem Text Aminadab sprechen in dieser Sendung unter anderem der Bearbeiter und Regisseur Klaus Bulert, die Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Martina Bengert und Dr. Markus Köhlen. Das Talent Blanchots besteht darin, uns in Aminadab, in dieses verschlossene Haus zu ziehen, in diesen riesigen Klangkäfig, in dem jeder hört, was alle anderen sagen. Er lässt uns damit auch in eine Logik eintauchen, ohne dabei einen Ausweg zu erfinden. Aminadab lässt sich jedoch nicht nur auf eine Suche nach der Wahrheit reduzieren, einer Wahrheit, die vermeintlich in den höher liegenden Zimmern liegt, und eine Wahrheit, die immer auf der Flucht zu sein scheint. Dennoch ließe sich bei dieser lückenhaften Erzählung eine Spur legen. Über die Schlaflosigkeit, wie man es aus Texten Kafkas kennt, über die Suche nach einem Urteil für eine latente Schuld, das Flehen um ein Gesetz, das Thomas' Situation rechtfertigen würde, bis hin zu der Spur, wie die Menschheit nur von einer Schuld in die andere zu fallen scheint. Thomas betritt das Haus auf einem verzerrten Bild, wählt sein Schicksal und sein Kostüm, ein Zimmer, auf der Grundlage eines Gemäldes, auf dem alle Gesichter ausradiert sind. Der gesamte Roman ist von einer Dialektik zwischen Herr und Diener geprägt, die ebenfalls auf einem Schein beruht. In diesem seltsamen Haus stehen sich Diener und Bewohner in einem Spiel der vorgetäuschten Unterwürfigkeit gegenüber. Unfähig sind sie jedoch zu bestimmen, wer wer ist, und somit zugleich unfähig im Begründen dieser Herrschaftsverhältnisse. Thomas trifft nun im zweiten Teil auf weiteres Personal dieses undurchdringlichen Hauses, das er durchwandert, und wird in weitere Geheimnisse und Gepflogenheiten desselben eingeweiht. Ihm wird von einem Aufstand berichtet, der die Grundfesten des Hauses erschüttert hat. Noch immer sucht Thomas nach seiner Rolle in diesem Gefüge. Aminadab von Maurice Blanchot, zweiter Teil. Musik. Thomas schien es, als ob er gerade aus einer großen Schlafstörung heraustrat. Weder kommunizierte hier jemand mit ihm, noch war er selber in der Lage, seine Gedanken zu klären. War der Angestellte gegangen? War es Nacht? War da unten die Straße? Eisige Luft schlug ihm von draußen entgegen. Und trotz der Dunkelheit hier erkannte er nun den Balkon. Wie ruhig es hier draußen ist. Und wie fern. Thomas legt sich entlang des Geländers auf den Boden, zieht den Mantel über sich. Der riesige Körper Doms drängt sich gegen seinen, pröstelnd. Da rüttelt ihn jemand. Man wartet, sagt der Mann. Man wartet auf Sie. Stehen Sie auf? Ist die Nacht denn zu Ende? Thomas vergräbt sich wieder unter Mantel und schließt die Augen. Vom Lärm aus seinem Fenster der oberen Etagen wird er dann aus seiner Erstarrung gerissen. Hastig steht er auf. Eines der Fenster ganz nah am Balkon ist erleuchtet. Dort schwenkt ein Mann mit ausgestrecktem Arm einen Krug. Es sieht aus, als wolle er eine kochende Flüssigkeit abkühlen, indem er sie der eisigen Luft aussetzt. Kann ich für einen Moment hereinkommen? Rief ihm Thomas zu. Der Mann starrte zu ihm rüber. Ja, kommen Sie herein, wenn Sie wollen. Die Antwort war ohne Sinn. Von wo aus konnte man denn eintreten? Thomas machte ein Zeichen, um ihm diese Verlegenheit anzuzeigen. Wie sind Sie da hingekommen? Und wer sind Sie überhaupt? In der oberen Etage begann man gerade Teppiche zu klopfen. Gewiss wurde ein Großputz gemacht. Das Wasser durfte über die Scheiben laufen, der Besen gegen die Wände stoßen, der Putzlappen flatterte im Wind. Aber jetzt? Zu dieser Stunde? Man musste daraus schließen, dass es bereits Morgen war und dass hier in den großen Vorraum niemals Sonnenstrahlen drangen. Thomas hob den Kopf. Vergeblich, er sah nichts. Er blieb aber und hörte weiter den Echos des ruhigen und regelmäßigen Lebens hier im Hause zu. Dann sah er am Fenster gegenüber wieder den Mann. Hören Sie, ich werde in der oberen Etage erwartet. Können Sie mir nicht den Weg zeigen? Absolut, aber zunächst einmal werden Sie hier erwartet, sagte der Mann schroff. Eine seltsame Einladung, denn er war es, der das Fenster jetzt schloss und wegging. Um aber das darüberliegende Zimmer zu erreichen, musste Thomas zunächst den Balkon hier verlassen. Er stieß einen Schrei aus. Und eine helle Stimme antwortete ihm von oben. Hastig wurde Licht gemacht. Und ein junges Mädchen zeigte sich am Fenster dort. Es war Barb. Barb schien es keineswegs übel zu nehmen, dass Thomas sie einfach verlassen hatte. Er ging fort, sie vergaß ihn. Er kam zurück und sie nahm ihn wieder auf. Genau. Das machte den Umgang mit ihr ja so angenehm, aber eben auch nutzlos. Ohne Moment und Ort zu beachten, stieß Barb fröhliche Schreie aus und ihre Vergnügtheit wurde wirklich unerträglich, als sie auch Dom bemerkt hatte. Ja, wo ist denn mein Liebster? Ja, wo ist denn mein Liebster? Schrie Barb. Wo ist Dom? Wo ist er? Thomas wurde zufriedener, als sich das Balkonfenster gegenüber wieder öffnete und der Mann endlich auf sie zukam. Groß war er und stark. Seine Stattlichkeit war ehrfurchtgebietend. Allein Barb war nicht so sehr beeindruckt. Auf Wiedersehen, rief sie Dom zu. Wiedersehen, Herzchen. Und wedelte dabei mit ihren Händen. Schau mal, was da für ein schöner Herr kommt. Thomas errötete. Doch der Mann maß solchen Kindereien keinerlei Bedeutung bei. Er ging einfach weiter und durchquerte dann rasch den Saal. Am Saalende öffnete der Mann eine große schöne Tür und bat in sanfterem Ton einige Augenblicke hier zu warten. Thomas fand zunächst nichts Seltsames an dieser Bitte. ein wahrer Saustall, sagte er sich zwar, überlegte dann aber, dass er ja gar nicht warten müsse, und klopfte einfach an die Tür. Kommen Sie herein. Thomas, tritt ein. Es ist ein Kaffeesaal. Tische sind entlang der Wände aufgestellt und zahlreiche Personen sitzen vor Gläsern oder großen weißen Schalen. Die Mitte des Raumes ist leer. Rechts in einem Winkel befindet sich ein Podium, das von einem Orchester hätte besetzt sein können. Der Kellner, ein junger Mann, bittet Thomas, sich an einen Tisch zu setzen, wo bereits zwei Personen warten. Mit gleichgültiger Miene wird er begrüßt. Der Hausangestellte, der ihn empfangen hatte, goss starken Kaffee, dessen Geruch erfrischend war, in eine große Tasse. Thomas trank begierig, ohne sich um die anderen hier am Tisch zu kümmern. Wir werden uns nun an die Arbeit machen, sagte gerade einer der jungen Männer. Halb als Auskunft, halb um die Gespräche nun abzubrechen. Wir werden uns an die Arbeit machen. Das Wort Arbeit gelangte erst langsam in Thomas' Geist. Und bevor er seinen Sinn verstand, hatten sich bereits andere im Raum dieses Satzes bemächtigt. Wir sollten uns nun an die Arbeit machen, ja? Machen wir uns an die Arbeit. Endlich an die Arbeit. Wir werden? Ja, das werden wir. Wir sollten uns nun an die Arbeit machen, ja? Machen wir uns also an die Arbeit. An die Arbeit, ja? Die Art und Weise, wie jeder diesen oder einen ähnlichen Satz wiederholte, Arbeit. Laut oder leise, Arbeit. Hinderte Thomas daran, bei der Bedeutung dieses Wortes zu verweilen. Arbeit. Bis es aber plötzlich an die Tür klopfte, durch die er soeben eingetreten war und die ein Stoffbehang verdeckte. Heftige Schläge hallten im Kaffeesaal wieder. So sehr, dass man die Gleichgültigkeit für überraschend halten musste, mit der das Publikum den lautstarken Eingriff aufnahm. Es hat geklopft. Es hat geklopft, kam er nicht umhin, seinem Nebenmann mitzuteilen. Der schaute ihn mit glänzenden Augen an. Es ist nur ein Spaß der Hausangestellten, die in der Kammer arbeiten. Am besten, man achtet nicht darauf. Wir sollten uns nun an die Arbeit machen, ja? Machen wir uns endlich an die Arbeit. Er hatte mit bedeutsamer Miene gesprochen. Und es schien, dass er nur auf solch eine Gelegenheit gewartet hatte, um Thomas zu mustern und damit einer intensiven Prüfung zu unterziehen. Man verstand allerdings nicht so ganz, worauf er eigentlich hinaus wollte. Zunächst irritiert und um sich nicht an solchen Frechheiten zu beteiligen, wandte Thomas sich wieder dem Hausangestellten zu und reichte die leere Tasse zurück. Der Hausangestellte begriff jedoch nicht, dass er sie nehmen und damit fortgehen sollte. Er näherte sich, im Gegenteil, und blieb so nah, dass Thomas, um seiner Aufdringlichkeit zu entkommen, den Sessel zurückschieben musste, da er sich jetzt Kopf an Kopf mit ihm am Tisch befand. Er zeigte sich sehr interessiert, beugte sich schließlich über den Tisch herüber. Jetzt werden wir uns an die Arbeit machen. Ja, machen wir uns an die Arbeit. Man musste dem jungen Mann sogar mit einer Geste anzeigen, wie schwierig nun jedes Gespräch wurde. Das hat nichts zu bedeuten. Alle Hausangestellten hier sind indiskret. Pass also auf, rief er dem Hausdiener zu, der zu lachen anfing, weit davon entfernt, diese Bemerkung übel zu nehmen. Allerdings aber auch, ohne seinen Platz zu wechseln. Ich heiße übrigens Jerome. Mein Begleiter dort ist Joseph. Sie sind neu angekommen? In Wirklichkeit war das keine Frage, sondern vielmehr eine Erinnerung an die Situation, in der sich Thomas befand und die allein erst ihre Unterhaltung möglich machte. Sie kennen die hiesigen Angelegenheiten noch nicht und werden dazu neigen, über alles, was Sie sehen, streng zu urteilen. Alle Anfänger sind so. Wie könnte man dieses dunkle und schlecht gepflegte Haus auch betreten, ohne einen misslichen Eindruck zu haben? Es gibt ständig Anlässe, sich zu beklagen. Und was für Anlässe? Kennen Sie denn überhaupt das Zimmer, in dem Sie wohnen? Kaum hat man sich dort eingerichtet, zwingt man Sie bereits wieder umzuziehen. Jerome sagt, Wir pflegen zu sagen, dass die Mieter im Hause ewige Vagabunden sind, die nicht einmal ihren Weg kennen. Thomas sagt, das ist sicherlich übertrieben. Aber im Grunde ist es doch wahr. Außer einigen Privilegierten, deren Launen man respektiert, kann niemand schwören, dass er zweimal im gleichen Bett geschlafen hätte. Ja, ein Kommen und Gehen von Leuten, die man mitten im Schlaf geweckt hat. Und die dann halb angezogen ihre durcheinandergeworfene Wäsche durch die Gänge tragen. Wir pflegen zu sagen, dass die Mieter im Haus ewige Vagabunden sind. Ich musste solche Beschwerlichkeiten nicht erleiden, sagte Thomas. Man hat mir noch keine Wohnstätte zugewiesen. Nun, es ist wirklich unglaublich, erwiderte der junge Mann. Wer kann denn solch einen Zustand ertragen? Es ist unangenehm, kein Zimmer zu haben und auf den Zufall setzen zu müssen. Solch ein Dasein erschöpft die Robustesten. Das Suchen, das zunächst die gesamte Zeit einnahm, wird wieder aufgegeben. Wozu denn auch diese erschöpfenden Spaziergänge, wenn es gar nichts nützt, um eine freie Wohnung zu finden? Es ist ein trauriges Bild, sagte Thomas. Wo liegen denn eigentlich die Vorteile? Schwer zu erfassen. Soweit ich das mit meinem bisschen Grips beurteilen kann, bestehen sie wohl in einer Art Freiheit, die man gegenüber dem Personal genießt. Wenn Sie kein Zimmer haben, ist das Personal nicht verpflichtet, Ihnen zu dienen. Sie gehören offiziell nicht zum Haus. Entschuldigung, aber darin kann ich keine Vorteile sehen. Warten Sie. Warten Sie, sagte der junge Mann. Wir kommen noch dazu. Warten Sie. Zunächst müssen Sie mir antworten. Hatten Sie denn bereits mit dem Personal zu tun? Ja, ich nehme es an. Ist er dort nicht Teil der Bedienung? Fragte Thomas und zeigte dabei auf den Hausangestellten, der bequem auf die Sessellehne gestützt das Gespräch verfolgte. Diese Frage erschien dem Hausangestellten wohl als gelungener Scherz. Jedenfalls brachte sie ihn dazu, schallend zu lachen und allerlei Handbewegungen zu machen. Die beiden jungen Männer am Tisch betrachteten ihn streng und traurig. Er ist nur allzu sehr Teil davon. Man muss nur sein Gesicht betrachten. Indiskret, faul, hochmütig. So sind alle hier. Es ist überflüssig, sie zu rufen oder darauf zu hoffen, sie anzutreffen. Da man weiß, dass sie im Untergeschoss wohnen, steigen manche Mieter vom vorgeblichen Warten irritiert sogar hinab, um sie in ihren Höhlen aufzusuchen. Was geschieht? Was sehen sie? Sie erklären später, dass sie riesige, leere Räume vorgefunden haben, wo Unrat und Abfall aller Art angehäuft ist. Andere behaupten, dass die Hausangestellten niemals in den Untergeschossen gewohnt hätten und dass es nur als Gerücht verbreitet wird, um sich der Kunden zu entledigen. Das überrascht nicht, sagte Thomas. Ich hatte bisher nur wenig mit dem Personal zu tun oder genau genommen auch gar nicht. Was ich aber sah, reicht aus. Deshalb auch mein Bedürfnis, Ihnen eine Frage zu stellen. Sagen Sie mir also, warum die Mieter eine solche Unordnung dulden. Wir müssen sie nicht dulden. Es ist nicht einmal sicher, dass wir darunter leiden. Was haben wir Ihnen denn vorzuwerfen? Die schlechte Führung des Hauses. Die Zimmer, die niemals gemacht werden oder nur zur Hälfte. Die Mahlzeiten, die man uns zu beliebigen Zeiten serviert, ohne dass wir benachrichtigt werden. All das sind im Grunde nur Lappalien. Wir müssen sie nicht dulden. Wir lernen, über so manches hinwegzusehen. Nein, nein, fügte Jerome noch hinzu. Man kann nicht sagen, dass wir zu viel ertragen. Wenn wir leiden, dann eher, weil wir nicht genug ertragen. Nun, wie Sie sagen, bin ich ein Neuankömmling. Ich kann Ihrer Methode nicht zustimmen. Sehen Sie sich die Zimmer an. Man erkennt, dass sie allgemein vernachlässigt werden, schlecht gepflegt sind und ich drücke mich noch maßvoll aus. Warum fertigen Sie keinen Bericht an? Warum versammeln Sie nicht die anderen Mieter, die über Verbesserungen solcher Art gewiss glücklich wären? Wird man denn, fügte Thomas hinzu, solche Klagen nicht beachten? Psst, sagte der junge Mann, mit entsetzt bekümmerter Miene. Bitte schreien Sie nicht so. Wenn Sie sich ereifern, werden Sie niemals bis zu Ende hören können. Wer hat sich denn nicht beklagt? Das ist nur allzu leicht. Und es ist auch nicht das, was diese Herren stört. Im Gegenteil. Man könnte meinen, dass sie glücklich sind, wenn sie mit Beschwerden überhäuft werden. Es scheint, dass man sie bei ihren Versammlungen dann singen hört. Es gibt kein besseres Mittel, ihnen Freude zu bereiten. Abgesehen von diesem Ergebnis, welche Auswirkungen haben diese Klagen, die für Sie eine so gute Methode darzustellen scheinen? Ich sehe nur desaströse. Wenn Sie durch einen unglücklichen Umstand Ihre Forderungen über den offiziellen Weg weitergeben, sind Sie verloren. Denn während sie geprüft wird, und Gott weiß, wie sorgfältig die Prüfungen sind, wird Ihr Zimmer mit einem Verbot belegt. Unter dem Vorwand, dass eine Untersuchung im Gange ist, haben Sie nicht das Recht, es zu bewohnen. Und wenn Sie sich über das Verbot hinwegsetzen, wird es die Hölle. Die Hölle. Nicht nur profitiert Ihr Zimmer nicht mehr von den kleinen, zufälligen Säuberungen, die in gewöhnlichen Zeiten immer von der Laune eines Hausangestellten erwartet werden können, sondern jeden Tag bringen Hausdiener heimlich Haufen neuen Unrats, Abfälle, deren Geruch unerträglich ist. Was für ein Glück, dass ich keine feste Wohnstätte habe, sagte Thomas nach einem Moment, trotz der Unannehmlichkeiten, die Sie gerade schildern. Allzu häufiger Umgang mit der Dienerschaft bleibt einem so erspart. Jetzt aber kein Wort mehr. Ich werde es jedenfalls nicht sein, der Ihnen hinterherläuft. Nein, nein. Sie irren sich. Und zwar vollkommen. Warum beklagen Sie sich? Wirklich? Gerade habe ich einige Mühe, den Sinn Ihrer Worte zu verstehen. Nun, Sie hatten doch zahlreiche Kontakte mit dem Personal. Das weiß ich. Ich weiß alles, was Sie angeht. Man hat Sie geleitet. Unschätzbare Gefälligkeiten sind das. Das weiß ich. Unglaubliche Dienste. Und Sie wollen sie nunmehr flehen, mit ihnen brechen? Das ist töricht. Mit solchen Wahnsinnstaten rennen Sie ins Verderben. Das ist töricht. Ich bin wahrscheinlich sehr unwissend, wie Sie vorhin festgestellt haben. Und bei einem Unwissenden überrascht doch gar nichts. Das stimmt, sagte der junge Mann und fuhr dabei mit der Hand übers Gesicht. Wo hatte ich nur meinen Kopf? Trotz all dem, was ich Ihnen habe enthüllen können, müssen Sie sich durchaus sagen, dass Sie nichts von unseren Beziehungen mit den Hausangestellten wissen. Allein Erfahrung wird Sie belehren. Der Zustand der Vernachlässigung, in dem Sie uns halten, ist in mancher Hinsicht unvorstellbar. Allerdings wären wir bereit, alles zu verzeihen, wenn es uns von Zeit zu Zeit eine Befriedigung verschaffen würde. Und was für eine Befriedigung. Eines Tages hatte nämlich ein Mieter seinen Krug tatsächlich voller heißem Wasser gefunden. Natürlich war nichts eiliger zu tun, als zu den Freunden zu laufen, um ihnen die Neuigkeit mitzuteilen. Das ganze Haus war auf dem Laufenden. Das ganze Haus! Wir lebten im Fieber. Projekte schmiedend, Erklärungen verlangend. Von diesem Hausangestellten träumend, der sich über so viele Jahre, über so viele Jahrhunderte der Nachlässigkeit hinweggesetzt und plötzlich an seine Pflicht erinnert hatte. Keinerlei Neid in unserer Freude. Es schien, dass jeder von uns einen Tropfen dieses lauwarmen Wassers empfangen hatte. Und wir alle waren dadurch aufgewärmt. Was für Stunden. Was für Tage. Wie kann man unsere Entmutigung beschreiben, als er uns den Irrtum aufzeigte? Wir weigerten uns zuzuhören. Wir wären lieber taub geworden, als seine schrecklichen Worte zu uns durchdringen zu lassen. Der Mieter suchte überall Verbündete, Zeugen, neue Argumente. Man hörte ihn in seinem Zimmer brüllen, wo er sich Tag und Nacht einschloss, in der Hoffnung, dass ihm eine weitere Wohltat gewährt würde. Und obwohl er ganz bei Verstand geblieben war, musste man ihn in ein besonderes Krankenzimmer einsperren. Diese Geschichte, erzählte der junge Mann weiter und schaute dabei Thomas an, wird Ihnen extravagant vorkommen. Das war sie aus vielerlei Gründen auch. Sie ist es aber auch durch das Folgende noch weit mehr geworden. Man versammelte sich also jeden Tag und erforschte, welche Konsequenzen aus solch einem Ereignis gezogen werden könnten. Ein Vorhaben wurde beinahe einstimmig angenommen. Da letztlich die wohltätige Initiative eines Freundes ausgereicht hatte, damit die Hoffnung in das Herz aller zurückkehre, fragte man sich, warum man sich nicht von diesem Beispiel inspirieren lasse und welche Veränderungen im Leben erfolgen würden, wenn einige sich anböten, das Personal zu ersetzen und die Dienste auszuführen, die man vergeblich von den wahren Hausangestellten erwartete. Damit man sich nicht über den Ursprung einer solchen Tätigkeit täusche, beschloss man, das Vorhaben öffentlich zu machen. Öffentlich. Und alle Mieter zu benachrichtigen. Gleichzeitig achtete man darauf, nicht die Namen der freiwilligen Diener bekannt zu geben. Es war auch ein Schutz, um sie vor der Tyrannei gewisser, allzu anspruchsvoller Mieter zu bewahren. Und danach wurde ein Eid verlesen. Ich werde Ihnen jetzt also den Eid vorsprechen, den damals alle im Haus ablegen sollten. Erstens, jeder Mieter verpflichtet sich, die Dienste, von denen er profitiert, nicht dem Personal zuzuschreiben. Zweitens, jeder Mieter verpflichtet sich, den Namen der Vertretungspersonen niemals und niemandem zu enthüllen. Dieser Eid wird abgelegt. Man löscht die Lichter im Haus und zieht sich wieder in die Nacht zurück. Dennoch ist niemand glücklich. Etwas fehlt. Zunächst gab es ein Nachlassen an Eifer und Disziplin. Das war, wenn man so will, sehr normal. Die Halbherzigkeit folgt auf den Enthusiasmus, der Widerwille auf die Mildtätigkeit und auf die Gefälligkeit. Daraus ergaben sich im Dienst Unregelmäßigkeiten und Anomalien, die an die alten Methoden des Personals selbst erinnerten. Während man anfangs die Menschen nicht erkennen konnte, die mithalfen, wusste man bald nicht mehr, ob sich nicht wirklich einige tatsächliche Hausangestellte unter die Vertreter geschlichen hatten, um solche Bemühungen zu ruinieren. Da das nicht unwahrscheinlich war, konnte man nicht umhin, es zu glauben. Man glaubte es umso eher, als gewisse Freiwillige, angetrieben von einem ambigen Wunsch, bestrebt waren, die Sitten derer nachzuahmen, deren Repräsentanten und Sprecher sie in gewisser Weise unter uns waren. Sie wurden, genau wie diese, gemein, verlogen, tyrannisch. Auf jeden Fall wurde die Situation wieder so, wie sie davor war. Als man das Experiment beenden wollte, das die Schäden anhäufte, überall Krankheit und Unruhe säte, mehr Ruinen schuf, als repariert worden waren, konnte man die Ordnung nicht wiederherstellen. Wir glaubten, dass die Hausangestellten nicht existieren. Dass sie niemals existiert hatten und dass allein unsere Vorstellungskraft die Geschichte dieser verfluchten Kaste hervorgebracht hatte, die wir für unsere Übel verantwortlich machten. Es war eine Art Offenbarung, die, obgleich sie alle befreite, das Haus selbst beinahe in den Ruin trieb. Der Gedanke, den alle hatten, warum, was führte zu dieser tragischen Extravaganz, war, dass das Haus von Grund auf umgewandelt werden musste. Einige sagten, dass man Opfer der fehlerhaften Einrichtung des Gebäudes war, dass man sich von diesen schwarzen Zimmern hätte beeinflussen lassen, von diesen Fluren, die nirgendwo hinführten, dass es keine getrennten Etagen mehr geben sollte, dass man neue Fenster öffnen würde, dass man die Zwischenwände einreißen würde und tausend andere Wahnsinnstaten. Was sagte der Vertrag? Dass jeder bei sich leben solle und dass allenfalls die Beziehungen von Tür zu Tür erlaubt waren, was leicht durch die Besorgnisse um gute Nachbarschaft erklärt werden konnte und die Sorge darum, die gegenseitige Hilfe zu begünstigen. Der Zugang zu den Versammlungssälen stand frei. Jeder hatte seine Weise, die Dinge zu interpretieren. Man glaubte nicht daran, verteidigte sie aber entschieden, so als würde man sein Leben verteidigen. Für die einen waren die oberen Etagen in der Folge einer Epidemie verlassen worden. Für andere hielten sich dort schwer Kranke auf und die Ansteckungsgefahr verdammte sie dazu, abseits zu bleiben. Man sagte auch, dass die Wohnungen nicht existieren würden, dass allein die Fassade die Leere verbergen würde, da das Haus niemals hatte vollendet werden können und es wohl erst viel später vollendet werde, wenn nach vielen Jahren der Unwissenheit die Mieter endlich die Wahrheit verstehen würden. Wir glaubten uns mit dieser Wahrheit gemeint, um ihre Verwahrer zu sein. Es war leicht für einige Ehrgeizige, das Volk zu begeistern. Die Ehrgeizigen verkünden, dass die Stunde jetzt gekommen sei. Ja? Dass der Schleier endlich zerrissen werden müsse. Solche zunächst zaghaften Reden werden bald von allen im Chor aufgenommen. Unter den Gewölben hallen sie heftig nach. Die Wände zittern. Das Haus scheint offenbar aus seiner Stummheit zu erwachen, um zu ihnen in einer Sprache zu sprechen, die sie nicht hören. Ja. Die Revolte bahnt sich an. Und eines Tages findet man sie alle versammelt. Sie sagen, dass das Warten lange genug gedauert habe. Dass sie auf der Stelle in die oberen Etagen gehen würden, um dort oben mit ersten Maßnahmen zu beginnen. Ihr Irren, schrien die Anführer. Welcher Wahnsinn packt euch? Wollt ihr alle unsere Bemühungen zunichte machen und euch selbst vernichten? Jeder, der den Saal verlässt, wird bestraft. Doch diese Ermahnungen ließen den Zorn nur anwachsen. Sie antworteten uns mit Spott, und unser Verhalten, das voller Schwäche und Zusammenhangslosigkeit war, erschütterte unsere Anhänger und ließ uns selbst schwanken. Was wir vorhergesehen hatten, wurde an Schrecken und Unheil von dem übertroffen, was geschah. Dann werden unmenschliche Schreie laut, sagt Jerome. Laute Rufe sind zu hören, aber in Wahrheit sind sie zu fern, um die Mieter tatsächlich herbeizurufen. Das Licht geht aus. Starke, tiefe Schläge hallen aus den höheren Räumen wieder. Alle stürzen zur Tür. Da rüttelt ein wahres Beben das Gebäude durch. Ein ohrenbetäubender Tumult ist es. Die Freunde, die Anführer. Und das Beste von unserem Werk wird am Ende verschüttet. Bald sahen wir einige unserer unglücklichen Begleiter zurückkehren. Sie waren verstört und bluteten. Sie stürzten vor unseren Füßen nieder. Sie zitterten mehr, als hätten sie an ihrem eigenen Tod teilgenommen. Und kindliche Tränen rannen an ihrem Gesicht runter. Was geschehen war, war in gewisser Weise das Ergebnis einer äußerst einfachen Verwirrung. Nachdem die Truppe der Rebellen blind aufgrund ihres eigenen Leichtsinns unseren Saal verließ, vergeblich gegen die Schrecken kämpfend, die wir in ihnen wiedererweckt hatten, vielleicht gefangen in dem Gesetz, das ihren Wahn verursachte, stürzte sie auf die Treppe, die zur ersten Etage führt, als hätte sie in diesem Augenblick die Demarkationslinie überschritten, über die sie nicht hinausgehen durfte. Sie haben nun keine ideale Barriere mehr vor sich. Nichts müssen Sie niederreißen, nichts ist unüberwindbar. Die Treppe. Jeder Schritt wird zum Fehler. Ein Trugbild. Gegen jede Regel wird verstoßen und das, obwohl Sie doch noch immer vollkommen frei sind. Ja, das ganze Haus ist Ihnen verboten. Der Fehler scheint so schwerwiegend und so schrecklich, dass sich alle verloren glauben, dass es schlimmster Exzesse bedarf, um sich für diese Verbrechen zu rechtfertigen. Ja, alles soll vernichtet, alles getötet werden. Die erste Tür, die sie verschlossen fanden, schlugen sie mit Axtschlägen ein. Sie rissen die Treppe tief auf und versuchten aus instinktiver Vorsicht, sich selbst den Weg abzuschneiden, dem zu folgen sie für schändlich hielten. Doch drangen sie immer weiter vor. Sie kamen in der ersten Etage an, ohne die Räumlichkeiten wiederzuerkennen, und glaubten in ihrer Wut, dass sie an die verfluchten Räume kämen. Ihr Wahnsinn war grenzenlos. Was für ein Blutbad das war. Was für eine Zerstörung. Alles endete in grauenvollen Zusammenbruch. Einige mussten dennoch weiter hochsteigen und sie erreichten tatsächlich die höheren Etagen. Was haben sie gesehen und was haben sie gemacht? Mit einem einzigen Schritt hatten sie die Höhen erreicht, von denen sie nur noch fallen konnten. Allein ihr Untergang konnte sie über das trösten, was sie verloren hatten. Doch eines Tages, während wir uns noch wie Versehrte umherschleppten, sahen wir, wie ohne ein Wort die unglücklichen Rebellen alle gemeinsam aufstanden. Selbst die, die wir erschlagen glaubten, fanden die Kräfte wieder, sich ihren Begleitern anzuschließen. Es war ein mysteriöses Schauspiel. Still, diszipliniert bilden sie einen Trupp. Eine geordnete und doch lächerliche Nachbildung der kleinen Armee. Einst aufgebaut für eine solche Rebellion. Alle gehen in Richtung der Untergeschosse. Die im Verfall begriffene Treppe, derer man sich bedient hatte, um nach oben zu gelangen, existiert ja noch. Sie betreten diese Treppe. Ich laufe hinterher. Ich packe einen am Arm. Ich packe seine Kleidung. Was wollt ihr tun? Wohin wollt ihr? Man hätte sie zweifellos in Ketten legen müssen. Ihr Herz genügte nicht mehr, um sie an uns zu binden. Also gingen sie. Sie verließen das Haus. Ein unerhörtes Vorhaben. Was hofften sie draußen zu finden? Was wollten sie? Was war das für eine Sonne? Was war das für ein Klima, das sie plötzlich suchten, obwohl sie einst die Erinnerung daran nicht ertragen konnten? All das war Wahnsinn. Wahnsinn! Es waren bedrückende Tage. Uns schien, dass etwas Böses aus ihrem Mund ausströmte. Sie hatten nicht mehr unseren Geruch. Und ihre Hände ließen uns erzittern, wenn sie uns berührten. Bald begannen wir zu wünschen, dass sie so schnell wie möglich verschwänden, Wir waren wahnsinnig, sie zurückzuhalten. Sollten wir sie nicht im Gegenteil fortjagen? Geht, sagte man zu ihnen. Geht zu dieser Sonne, die ihr liebt. Tröstet euch bei euren Freunden, die niemals die unseren sein werden. Das Haus ist euch für immer verschlossen. Sie gingen also fort, oder vielmehr, sie waren nicht mehr anwesend. Erneut wurde jetzt an die kleine Tür geklopft. Sind das immer noch die Hausangestellten? Fragte Thomas. Ja, aber dieses Mal, um uns an unsere Arbeit zu erinnern. Verfluchte Hausangestellte. Es gibt also immer noch ein Personal. Natürlich, sagte der junge Mann. Wie könnte denn ein Haus ohne Personal auskommen? Hörst du, rief er dem Hausdiener zu, könnte ich wirklich ohne deine Dienste auskommen? Der Hausdiener, der auf der Sessellehne eingeschlafen war, schreckte auf, und da er glaubte, dass man ihn zurechtgewiesen habe, wischte er hastig den Tisch. Nein, wir können nicht ohne sie auskommen. Bei jedem Schritt ein Hausdiener, hinter allen Türen eine Dienerin. Wenn man die Stimme hebt, um irgendetwas zu verlangen, dann ist der Hausangestellte bereits da. Diskrete Bedienung, liest man in einem Prospekt. Welcher Hohn. Die Bedienung ist unerträglich. Also hat sich viel verändert seit den Vorfällen, von denen Sie mir erzählt haben? Alles ist verändert, wenn Sie so wollen, ja. Ja, doch nichts hat sich wirklich verändert. Wie kann es hier denn wahre Veränderung geben? Die Ordnung erlaubt es nicht. Das Haus ist unantastbar. Das Haus hat das Interesse derer nicht nötig, die es bewohnen. Das Haus empfängt sie, wenn sie kommen. Es vergisst sie, wenn sie gehen. Ich merke, sagte Thomas und stand dabei auf, dass ich viele Dinge noch nicht kenne. Bleiben Sie. Im Namen all dessen, was ich Ihnen gesagt habe, bitte ich Sie, zu bleiben. Wir haben noch nicht mit unserer Arbeit begonnen. Und diese Arbeit betrifft Sie. Thomas setzte sich also wieder. Wir werden uns an die Arbeit machen. Machen wir uns also an die Arbeit. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Er ging unten auf der Straße vorbei. Er ist ein Fremder? Verstehen Sie? Ah. Niemand kennt ihn hier. Der Saal ist jetzt voller Lärm. Er hat das Haus aus Versehen betreten. Infolge der Akustik, die gewisse Wörter hervorhebt und die anderen erstickt, hat man den Eindruck, dass an jedem Tisch das gleiche Gespräch wiederholt wird. Und diese Arbeit betrifft Sie. Machen wir uns also an die Arbeit. Was ist denn diese Arbeit, sagte Thomas. Der junge Mann schaute Joseph, seinen Nachbarn, hier am Tisch an, der nicht aufgehört hatte, ihm so aufmerksam zuzuhören, als würde er zum ersten Mal von diesen Ereignissen hören. Thomas fragte sich, ob die Erzählung nicht eigentlich für Joseph bestimmt gewesen war, der letztendlich besser in der Lage war, ihren wahren Sinn zu verstehen. Ich zögere, auf Ihre Frage zu antworten. Mein Freund hier ist so empfindlich und das Thema so schwerwiegend, dass er meine Worte vielleicht nicht ertragen könnte. Ich werde also nur kurz zu Ihnen sprechen. Aber vergessen Sie niemals, wo Sie sind. Was ich Ihnen beigebracht habe, ist nicht ohne Bedeutung. Es wäre aber wahnsinnig zu glauben, dass ich Ihnen die ganze Wahrheit gesagt habe. Im Ozean, der unser Leben ist, haben Sie lediglich einen Wassertropfen erkannt. Nur ein winziger Teil der Ereignisse, die hier unaufhörlich geschehen. Jerome verstummte, als wäre er nun plötzlich in diese gefährliche Unermesslichkeit eingetaucht, in der er verloren zu gehen drohte. Gerade da rief man Thomas von einem der Nachbartische. Er erkannte zwei Personen aus dem großen Spielsaal wieder. Obwohl ihre Gesichter recht unangenehm waren, grüßte er freundlich und beugte sich vor, um besser zu erfassen, was sie ihm zuriefen. Er hatte den Eindruck, dass diese beiden gar nicht in den Kaffeesaal hier gehörten. Zudem schockierte ihn die schlechte Qualität des Tuches ihrer Gewänder. »Wer sind Sie denn?« sagte er leise. Doch das Echo erfasste diese Frage so unmittelbar, als hätte er sie mit aller Kraft herausgeschrien. Wer sind Sie? Alle drehten sich um. Es war unangenehm. Aber die Worte konnten jetzt nicht mehr zurückgenommen werden. Ihr früherer Führer, kam als Antwort, und sie war nicht weniger laut. Er war es also. Thomas hätte den Mann, der ihn durch die Menge geführt hatte, tatsächlich an seiner herrischen Art wiedererkennen müssen. Der andere war der jüngere Spieler, der beim Eintritt in den Saal das Wort an ihn gerichtet hatte. Kennen Sie diese beiden dort? Ich habe sie vorhin im großen Saal gesehen. Der junge Mann am Tisch begnügte sich damit, kalt zu antworten, dass er niemals in den Spielsaal gehen würde. Nie? Wollen Sie damit sagen, dass Sie das Spiel nicht mögen? Ich liebe das Spiel. Und wenn ich diesen Raum vernachlässige, dann sicher nicht aus Mangel an Gefallen daran. Nein, nein, der Lärm dort ist unerträglich. Es heißt, dass die Spieler nicht auf diesen Lärm verzichten können, der ihnen hilft, ihre Emotionen zu bewältigen, denen sie auf andere Weise nicht widerstehen könnten. Wie abergläubisch die Leute sind, sagte Thomas. Zweifellos ist das für sie ein Grund mehr, abseits zu bleiben. Der junge Mann schaute sich um, bevor er antwortete. Sie befragen mich, weil sie schockiert sind über die Bräuche, die sich hier im Haus etabliert haben. Und sie versuchen, aus meinem Mund die Wahrheit zu hören. Aber eigentlich erscheint Ihnen das alles völlig bedeutungslos. Kann es auch anders sein? Sie sind ein Fremder. Ja? Ja. Sie sind noch so fern, dass ich Mühe habe, Sie überhaupt für anwesend zu halten. Ich muss mir immer wieder sagen, er ist da, um meine Erzählung fortzusetzen. Es wäre unnormal und sogar illegal, dass Sie sich für meine Erzählung interessieren. Es ist nicht einmal notwendig, dass Sie zuhören. Jerome sagt, dass es ja schließlich genügen würde, dass ihr jemand sagt, was nützlich ist, damit man dann seinen Nutzen daraus zog. Ihre Unkenntnis, auch wenn Sie darüber glücklich sind, darf nicht dazu führen, dass Fehler begangen werden. Was müssen Sie also noch über die Hausangestellten wissen? Hausangestellte haben ihre Vorzüge. Das ist unleugbar. Sie sind aufopferungsvoll, geschickt und sie haben eine solche Eigenliebe, dass jeder Vorwurf sie krank macht. Wie kann man sie bestrafen? Für etwas, was in ihren Augen bereits eine schreckliche Strafe darstellt. Das Haus ist also schlecht geführt, fragen die Hausangestellten. Wie soll das möglich sein? Wir dienen ihm, wie es verlangt, dass man ihm dient. Jerome hielt inne, um tief einzuatmen und die schlechte Miene zu verjagen, die solche Worte ihm verursacht hatten. Dann fuhr er ruhiger fort. Wie agieren also die Angestellten? Sie, die nicht nur unsere Ordnung bewahren, sondern sogar ihre eigenen Gebote kennen. Das ist eine Situation, die einen erzittern lässt. Es ist unerhört, dass Menschen das Buch jeden Tag anschauen können und darin lesen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen, warum sie es tun sollen und welche Texte sie verletzen, wenn sie es nicht tun. Ist das möglich? Die Angestellten selbst bestreiten das. Sie behaupten, dass das Buch niemals aufgeschlagen worden ist. Dass sie vor ihm stehen, ohne ein Auge darauf zu werfen. Dass sie im Übrigen, wenn sie darin geblättert hätten, die Seiten nicht entziffern konnten. Wir glauben ihnen gerne. Und warum nicht das Gesetz selbst verfassen, es verfälschen oder abändern? Diejenigen, die sagen, dass das Gesetz nicht existiert, begehen ein unendlich weniger schweres Verbrechen als die Toren, die mit solchen Gedanken spielen. Man kann immer verkünden, dass es keine Ordnung gibt. Das ist wahrscheinlich wahr. Je mehr man denkt, dass die Ordnung fern ist, dass sie sich unserer Erfahrung und unserer Sprache entzieht, desto weniger riskiert man, sie zu verraten. Verstehen Sie, fügte er hinzu und betrachtete Thomas dabei erneut, warum wir sagen, dass das Personal unsichtbar ist? Thomas vermied es, zu antworten. Er nickte lediglich ernst mit dem Kopf. Doch der junge Mann nahm keine Rücksicht auf solche Zurückhaltung. Die meiste Zeit erscheinen die Angestellten eindeutig als Kriminelle. Sie haben allerlei kleine Laster, die sie sehr unangenehm machen. Sie mischen sich in alles ein. Sie wissen nicht, was Arbeit ist. Sie lieben die Späße und Was für Späße. Zweifellos sind sie ärgerlich. Und ich verstehe, dass sie über das laute Klopfen an der Tür verärgert waren. Es zielte also auf mich ab. Natürlich, sagte der junge Mann und lächelte. Auf wen hätte es sonst abzielen sollen? Aber sie haben auch auf so feierliche, so bedeutsame Weise angeklopft, als hätte ihr Eintreten für ein sensationelles Ereignis gehalten werden sollen. So, dass sie sich durchaus ein wenig über sie lustig machen konnten. Man hält zu viele Dinge für bedeutsam. Wie kann man nicht versucht sein, darüber zu lachen? Doch wenn sie bereits aufgrund solcher Kleinigkeiten wütend sind, wie werden sie dann die anderen Missetaten aufnehmen, die sie manchmal begehen? Haben Sie gehört, was in den Zimmern geschieht? Dort oben, mit den Kranken? Ich weiß in der Tat nichts, das stimmt, sagte Thomas. Allerdings weiß ich, dass die Hausangestellten ohne viel Aufhebens des Mordes beschuldigt werden könnten. Ach, das ist nur eine Redeweise, antwortete Jerome. Sie spielen auf die Mittel an, die Sie anwenden, um sich gewisser Mieter zu entledigen, indem Sie ihnen den Aufenthalt besonders unbequem machen? Das ist nicht so schlimm. Es ist vielmehr ein schlechter Scherz. Die Hausangestellten besitzen gigantische Karteien, in denen die geringsten Details unseres Daseins eingetragen werden. Alles, was man über unsere Vorlieben, unsere Gewohnheiten, unsere Beziehungen wissen kann und sogar, darüber kann man erschaudern, über unsere Vergangenheit, bevor wir das Haus betreten haben. Das ist ihre bevorzugte Arbeit. Informationen sammeln unter dem Vorwand, welche zu geben. Uns knechtisch nach dem zu fragen, was uns fehlt, um zu wissen, was wir wollen. Sie kennen uns besser, als wir uns selbst kennen. Sie haben also leichtes Spiel. Und wie sollten wir dem Grund von Unbehagen und Angst widerstehen, mit dem sie uns erfüllen, wenn sie uns besuchen kommen? Jerome hielt wieder inne, um tief einzuatmen, und fuhr dann ruhiger fort. Einige behaupten, dass die Ordnung heimtückische Gedanken verbietet, unausgesprochene Klagen, Forderungen, die man für sich behält. Existiert ein solcher Text wirklich? Kann man zwischen erlaubten Gedanken und verbotenen Gedanken unterscheiden? Wo hört die schlechte Laune auf? So ist es uns im Prinzip verboten, zu denken. Oder, was auf das Gleiche hinausläuft, seine Gedanken für sich zu behalten. Wir müssen sprechen oder handeln. Sobald eine Idee uns durch den Kopf geht, sind wir verpflichtet, sie einem Nachbarn mitzuteilen oder sofort die Vorhaben auszuführen, über die wir uns mit uns selbst unterhalten hatten. Es ist das Gesetz. Zumindest ist es das Gesetz des Personals. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Regel weit davon entfernt ist, uns lästig zu sein. Gäbe es keine Ordnung, so würden wir wahrscheinlich die Leere unserer Seele spüren, wie eine Mangelhaftigkeit, die uns leiden ließe. Die Hausangestellten sind übrigens überzeugt, dass Krankheit eine besonders hinterhältige Form von Undiszipliniertheit ist. Und sie vernachlässigen bewusst die Mieter, die ihrer Fürsorge am meisten bedürfen. Sie erlauben ihnen nicht, krank zu sein, und doch behandeln sie sie, als wären sie es wirklich. Eine betrübliche Situation. Und die Folgen sehen Sie, fügte der junge Mann betrübt hinzu. Die meisten, um nicht zu sagen alle, sind ernsthaft erkrankt. Ja, sie leiden ohne Heilmittel und vom Personal kennen sie nur eine gewissenhafte und aufreibende Kontrolle, ohne wirkliche Hilfe zu erhalten. Der junge Mann hatte sich seinem Begleiter Joseph zugewandt und Thomas sah, dass er seine Hände genommen hatte und ihn daran hinderte, aufzustehen. Dennoch kam er unmittelbar zum Gespräch zurück. Wir nähern uns dem Ziel, sagte Jerome. Doch es ist wohl nicht jenes, das Sie im Blick haben. Sie glauben immer, dass alles mysteriös ist. Sie denken, das wette ich, an ein Urteil. Aber lassen Sie doch diese Vorstellung vom Urteil. Wir können nicht über die Hausangestellten urteilen. Und zudem, sollten wir denn über sie urteilen, weil wir Groll und Verbitterung gegen sie hegen? Er schaute Thomas missbilligend an. Und doch, sagte Thomas, auch Sie hassen sie. Also gut, sagte der junge Mann, ich bedauere Ihnen, das anvertraut zu haben, denn Gott weiß, wie Sie all das wieder interpretieren werden. Aber Ich kann es nicht zurücknehmen. Ja, wir hassen Sie. Sind Sie nun zufrieden? Wir haben einen grundlosen Hass gegen Sie, der vergeblich nach Klagepunkten sucht. Aber dieses Gefühl von Hass, wie könnte es anders sein, ist sehr lästig und schwerwiegend. Es trocknet uns aus. In diesem Moment zog Joseph am Arm des jungen Mannes, um ihn zum Schweigen zu bringen. Vielleicht wollte er nicht, dass Thomas mehr darüber hörte. Und der war auch erleichtert, der Unterhaltung so zu entkommen. Er stand auf. »Ich war ja nur beiläufig hergekommen«, sagte er. »Und jetzt bin ich gezwungen zu gehen.« Nein, das ist unmöglich. Wir beginnen gleich mit unserer Arbeit. Ja, machen wir uns also an die Arbeit. Einen Augenblick, sagte Jerome. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, das ist meine Pflicht, dass Sie sich über die Gründe Ihrer Anwesenheit hier im Saal täuschen. Ich bin unbeteiligt an dieser Arbeit. Es ist mir gar nicht möglich, mich daran zu beteiligen. Ich bin versehentlich hier eingetreten und habe gar nicht das Recht, mich an Ihren Diskussionen zu beteiligen. Thomas wollte auch seinen Begleiter zum Aufstehen bringen, doch Dom war eingeschlafen und verstand nicht, was man von ihm wollte. Sie vergessen, dass Sie nicht aus freien Stücken herkamen, sondern auf einen Befehl hin. Sie können den Saal also erst verlassen, wenn Sie Ihre Pflichten erfüllt haben. »Wir müssen über diese beiden Männer urteilen«, fügte Jerome hinzu und zeigte auf die zwei Spieler. »Sie sind einer der Zeugen.« »Das ändert alles. Wofür klagen Sie sie an?« »Wir klagen sie nicht an. Sie selbst ersuchen um unser Urteil.« »Welches Vergehen«, fragte Thomas, »hat sie denn zu Ihnen geführt?« »Sie sind seltsam mit Ihren Fragen«, sagte der junge Mann. »Allein ein Zufall könnte uns das wissen lassen.« Vielleicht haben Sie betrogen, wie Sie sagen. Vielleicht, das ist der schwerwiegendste Grund, wissen Sie selbst nicht, warum Sie gekommen und unter einem belanglosen Vorwand eingetreten sind. Die erste Tür aufstoßend, die Sie vor sich fanden. Thomas schaute die beiden Männer an, die langsam aus ihren Tassen tranken. Einer von ihnen, sagte er, ist ein Angestellter. Der junge Mann schaute ihn seinerseits an und sagte, Sie sind beide Mitglieder des Personals. Das überrascht mich. Im Saal war nur einer, der ein Amt ausübte. Der andere schien von einer Bestrafung bedroht zu sein. Er verfügte also nicht über Autorität. Er bekam sie zu spüren. Ein belangloses Detail, sagte der junge Mann und setzte sich wieder. Man unterscheidet einen Mieter von einem Angestellten nicht mittels solcher Indizien. »Es gibt also unterscheidende Kennzeichen«, fragte Thomas, ohne aufzuhören, die zwei Spieler anzustarren. »Alle möglichen gibt es. Einige sind sehr grob, wie die Inschrift, die man am Arm mancher Diener sieht. Andere Zeichen sind Details am Anzug. Entweder das vom Angestellten getragene Kleidungsstück ähnelt einer Uniform, oder es unterscheidet sich von üblicher Kleidung durch seine raffinierte Eleganz. Man begeht einen Fehler, wenn man sich weigert, in jedem Wesen den Menschen zu sehen, der eines Tages zum Mitglied des Personals berufen werden wird. Demnach, sagte Thomas, sind Sie vielleicht ein Hausangestellter? Vielleicht, antwortete der junge Mann lächelnd. Sie können darüber urteilen, wie Sie möchten. Ich spüre einmal mehr, dass meine Anwesenheit hier unangebracht ist. Wie kann ich Zeuge in einer Sache sein, in der ich die Stellung der Beschuldigten gar nicht kenne? Alle Beobachtungen sind überflüssig, sagte Jerome, der mit ungehöriger Nachsicht zugehört hatte. Es ist nun zu spät für Sie, sich Ihrer Pflicht zu entziehen, da das Verfahren begonnen hat. Sie fürchten sich umsonst vor den Beziehungen, die zwischen Mietern und Personal bestehen. Da Sie, indem Sie den ersten Schritt in das Haus gemacht haben, ebenfalls den ersten Schritt auf dem sehr langen und doch bereits gänzlich vorgezeichneten Weg gemacht haben, der Sie zum Stand eines Hausangestellten führen wird. Nun lassen Sie die beiden Angestellten nicht aus den Augen. Beide Spieler untersuchten gerade den Kaffeesaal nach bestimmten Details. Insbesondere die Deckenmalereien wurden ausgiebig betrachtet, wobei sie ihre Köpfe schüttelten. Die Malereien sind seltsam. Sie stellen sehr präzise den Saal dar, wie er an einem Galatag aussehen mochte. Alle tragen Blumen im Knopfloch oder funkelnde Zierden prangen auf ihrer Brust. Die Kunden, wenn man genau hinsieht, erkennt man einige Gesichter wieder, sind vornehm gekleidet. In der Mitte des Saales tanzen Paare. Und dieses Schauspiel wäre ganz und gar anmutig, wenn die Kavaliere, die wahrscheinlich eine Tanzfigur ausführten, nicht die Gesichter ihrer Tänzerinnen verbergen würden. Aus Übereifer haben einige ihre Augen verschleiert. Sie zeigen mit dieser naiven Geste, dass sie die Sicht, die sie den anderen verbieten, selbst ebenso wenig ertragen können. Nach eindringlicher Betrachtung standen die beiden Spieler plötzlich auf und fragten laut, warum es denn an diesem Tag kein Tanzspektakel gäbe. »Wer ist denn hier zuständig?« riefen beide Männer in fröhlich vorwurfsvollem Ton. Um sie zu beruhigen, verwies man aufs Geradewohl an einen Tisch in der Saalecke. Der Jüngere begann zu singen, und seine Stimme, die langsam das Rumoren der Menge übertönte, ließ einen Gesang von unerwarteter Schönheit erklingen. Hört doch, hört! Man glaubt, eine Melodie zu hören, deren Klang den Platz der Worte einnimmt. Ein glücklicher und sanfter Gesang, in dem die Töne in ihrer Abfolge nicht ausgelöscht werden. Einige dauern fort, ohne mit neuen Noten zu verschmelzen. Durch die Art der Modulation bleiben sie unverändert. Thomas schreibt es dem Vokalgedächtnis des Sängers zu, der keinerlei Kakophonie erzeugt, um schließlich so die ganze Melodie zu verwandeln. Thomas bemerkte nun auch, dass eine große Anzahl an Personen im Saal mitsang. Auch Jerome selbst und sein Begleiter ließen eine Note erklingen, bei der sie unendlich lange verweilten. Dann stand einer der Zuhörer auf, ging auf beide Männer zu und sagte laut, »Tanzen ist hier zurzeit nicht erlaubt.« Diese respektvolle Antwort irritierte zunächst einen der Spieler. Doch ohne im geringsten erschüttert zu sein, erhob er sich und fragte, wozu denn unter solchen Umständen das Podium für Musiker hier dienen konnte. »Es hat immer noch seinen Nutzen«, sagte der Zuhörer höflich. »Auf dem Podium legen die Personen, die sich zu beklagen haben, ihre Beschwerden dar. Unter den Brettern sind zudem Cognacflaschen und Bierfässer verschlossen.« »Sehr gut, ja, sehr gut«, antwortete der Angestellte mit seiner groben, rauen Stimme. Man dachte nur noch ans Trinken und Singen. Thomas trank mehrere Tassen eines exzellenten Weines. Jerome, der ebenfalls mittrank, begann wieder zu erzählen, als hätte es niemals Meinungsverschiedenheit zwischen beiden gegeben. Jerome sagte, dass Versammlungen wie diese sehr wichtig seien, weil sie erlaubten zu verstehen, wie man das Personal hier im Haus einer Kontrolle unterwerfen könne. »Ist Ihnen jetzt alles klar?«, sagte der junge Mann zuvorkommend. Allerdings war alles klar, allzu klar. Thomas betrachtete mit Abscheu seine Tasse, in der noch ein wenig vom Wein übrig war. »Gehen wir also.« Er erhob sich, wobei er Dom mit sich riss. Er musste einige Zuhörer anrempeln, die sich um den Tisch drängten und ihm den Weg versperrten. Einer packte seinen Arm und wollte ihn begleiten. Die beiden Angestellten schlossen sich der triumphalen Gefolgschaft an, die um Thomas herumstand, und dann unter Lachen, Schreien und Gesang sogar auf die Tür zuschritt. Er ist ein Fremder? Stimmt. Ah, der hat nicht von unten auf der Straße vorbei, als ihm jemand ein Zeichen gab. Ein Wächter erwartete sie. Es war der Mann, der ihn auf dem Balkon herbeigerufen hatte. »Sie müssen sich trennen«, sagte er mit autoritärer Stimme. »Ja, ich muss diese beiden hier zurückführen.« »Dann werde ich sie also begleiten«, sagte Thomas, und alle gingen gemeinsam weiter. Der Wächter kannte den Weg ausgezeichnet. Es waren stets die gleichen Flure, die gleichen Vorräume, lediglich größer oder heller. Dann hielten sie vor einer breiten Treppe. »Hier können Sie nicht weiter. Ihr Passierschein als Mieter hört hier auf, gültig zu sein.« »Welcher Passierschein? Ich besitze kein solches Papier.« »Ich wäre überrascht, wenn Sie tatsächlich so einen Beleg dabei hätten. Er ist auf der Karteikarte erwähnt, die in Ihrem Namen erstellt wurde. Und diese Karteikarte darf die Archive nicht verlassen.« »Davon wusste ich nichts. Auf jeden Fall aber kann die Erlaubnis nicht mich betreffen. Ich gehe nicht als Mieter in die erste Etage. Ich soll beide als Zeuge begleiten.« »Sie erkennen Ihre Stellung als Zeuge an? Gut, dann folgen Sie mir also.« Vom Wächter gerufen, durchschritt man die große Tür zur Krankenstation. Der Saal war riesig. Da es nur wenige Kranke gab, glaubte man zunächst, er sei leer. Und die Betten, die nebeneinander aufgereiht und mit einem weißen Laken bedeckt waren, schienen nicht zum Schlafen gemacht. »Sie haben die Verantwortung für diese beiden Männer. Solange sie keine andere Wohnstätte erhalten haben, können sie den Raum hier nicht verlassen.« Thomas fand es ohne Nutzen zu antworten. Es war nicht seine Absicht, den Befehlen hier zu gehorchen. Er wollte seinem eigenen Weg folgen. Darum war er verärgert, als die Angestellten sich ihm zu Füßen warfen, ihn um Vergebung anflehten und inständig baten, doch zu bleiben. »Wenn du uns verlässt, werden wir nie die Freiheit wiedererlangen. Man wird uns auf der Krankenstation einschließen.« »Oder was noch schlimmer ist, in ein Schwerkrankenzimmer. Dann werden wir niemals zurück ins Leben kommen.« »Was stellt ihr euch vor?«, sagte Thomas und versuchte, ihren Umarmungen zu entkommen. »Ich besitze keinerlei Mittel, um euch zu verteidigen. Ich habe keinen Rückhalt im Haus.« »Du bist unser Zeuge. Wenn du uns gegenüber auch frei bist, so bist du nicht frei gegenüber dem Vergehen, das man uns vorwirft.« »Also verlass uns nicht«, schrien sie alle beide und flehten ihn weiter an, nicht so unerbittlich zu sein. Der Jüngere schien kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. »Du kannst viel ausrichten, denn deine Zeugenaussage wird die Maßnahme festlegen, zu der man uns verurteilt. Du weißt nicht, was uns droht. Das Leben in der Krankenstation ist die Hölle. Tagelang werden wir in einem dunklen Raum bleiben, in dem unsere Augen unaufhörlich einige Zeilen lesen müssen, die einem Buch entnommen und in feinen Buchstaben aufgeschrieben sind. Nach einigen Stunden schwellen die Augen an und Tränen. Die Sicht trübt sich.« »Die schmerzhafteste Prüfung ist aber die Reinigung des Gehörsinns.« Das Zimmer, in dem man uns gefangen hält, ist von allen Geräuschen abgeschirmt. Zunächst genießt man die Stille und diesen Frieden. Die Welt ist ausgeschlossen vom Ort, an dem man wohnt. Und die Erholung ist angenehm. Man spürt nicht einmal, dass man allein ist. Der erste unangenehme Moment rührt von einem Wort her, das der Kranke laut ertönen lässt. Und das, wie es scheint, immer gleich ist. Immer gleich! Immer gleich! Immer gleich! Der alte Spieler sagt, es ist ein Name. Ich weiß nicht welcher, aber ein Name, den der Kranke immer wieder ausspricht. Zunächst gleichgültig. Gleichgültig. Dann neugierig. Und schließlich in angstvoller Liebe. Er erreicht das Gehör, das durch die Stille hier abgestumpft ist, nur noch frei von Gefühl und Wärme. Eine seltsame und grausame Entdeckung ist das. Der Kranke beginnt dann ein Gespräch mit sich selbst, in das er seine ganze Zärtlichkeit zu legen hat. Und indem er spricht, wird er bemerken, dass die Worte, die er nun wahrnimmt, die Worte eines Toten sind. Es ist so, als wäre man bereits ohne Bewusstsein. Wie das eigene Echo in einer Welt, in der man nicht mehr existiert. Dieser Eindruck wird zum Rausch. Und das Ohr, riesig. Riesig. Schließlich nimmt es den Platz des Körpers ein. Jeder glaubt sich nun in diesen Gehörsinn verwandelt, in dem alle Gesänge, die liebsten Wörter, das Leben selbst durch einen schrecklich ewigen Suizid absterben. Danach öffnet sich die Zimmertür wieder. Genug, es ist genug, sagte Thomas. Ihre Erzählung ist dazu bestimmt, mich zu erweichen. In diesem Falle haben Sie aber Ihr Ziel verfehlt, denn sie hat meine Abscheu nur noch erhöht. Der alte Angestellte aber schloss Thomas in die Arme. Wir haben keine Verbrechen begangen. Und du selbst? Bist du denn schuldig? Nein. Und doch wird man dich ähnlichen Maßnahmen unterwerfen, wenn du nicht einwilligst, uns zu helfen. Absurde Drohungen, sagte Thomas. Es ist wegen der Krankenstation. Wegen der Krankenstation? Ja, weißt du es denn nicht? Man ist gezwungen, zunächst alle Personen fernzuhalten, die die Säle und Zimmer betreten müssen. Das nennt man Desinfektionszeit, Quarantäne. Gut, ich werde die Zimmer der Kranken also gar nicht betreten. Wie könntest du es anders machen? Bist du nicht als Zeuge hierher gekommen? Dann musst du die Zimmer betreten. Zumindest das unsere. Du bist beauftragt, uns zu überwachen. Ihr seid doch gar nicht krank. Wir werden es. Ich fühle mich bereits unwohl hier. Schon erkenne ich dich nicht wieder. Du bist beinahe ein ganz anderer Mensch. Ich muss mich seltsam getäuscht haben. Du bist nicht der, für den ich dich hielt. Du bist der Peiniger. Was werde ich mit diesen beiden betrunkenen Männern machen? Fragte sich Thomas. Er wandte sich an den jungen Mann, der beinahe leblos am Boden lag. Misstraue dem, was er dir sagen könnte, Simon. Er ist mit hierher gekommen, um uns zu foltern. Und er kann es kaum erwarten, mit seiner Aufgabe zu beginnen. Der junge Mann versuchte vergeblich, die Lippen zu bewegen. Schau, sagte der alte Angestellte und drehte sich Thomas zu, das ist das schöne Ergebnis deiner Bemühungen. Deine Art zu schauen ist die eines Menschen, der mit einem Mandat betraut wurde. Alle Vollstrecker sind so. Wo ist der Wächter jetzt? Er ist gegangen, um deine Befehle auszuführen. Meine Befehle? Ja, du hast ihn auf die Suche nach der Botschaft geschickt. Wieder diese Botschaft, sagte Thomas. Alle wissen, dass mir eine Botschaft überbracht werden sollte. Und Sie beide sind es wohl, die vergaßen, sie mir mitzuteilen. Zweifellos werden Sie deshalb bestraft. Nein, du irrst. Wir taten, was wir tun konnten. Ich führte dich in den Saal genau, wie ich es sollte. In der Nacht schickte ich sogar einen Boten, damit du dich nicht verspätest. Welchen Fehler habe ich also begangen? Nein, niemand hat mich mit der geringsten Mitteilung für dich betraut. Thomas antwortete nicht. Das Versagen des Botschafters ließ sich durch die Bedeutungslosigkeit der Botschaft erklären. Man hatte ihn mit zu schwacher Stimme gerufen, die nichts verkündete und deren Versprechen leer waren. Nun, sagte er, nun wird es ernst. Für welches Vergehen verfolgt man euch also? Du bist der Peiniger. Du hast kein Recht, uns zu befragen. Wenn du wirklich der Peiniger bist, wirst du uns unser Vergehen beibringen, indem du uns züchtigst, und dann werden wir wissen, was du uns vorwirfst. Wozu sollte eine Züchtigung sonst dienen? Wir haben keinerlei Fehler begangen, man kann uns nichts vorwerfen. Sogar das Schlafen stellt keinen ernsthaften Klagepunkt dar. Unser Unglück rührt von etwas anderem her. Als wir nämlich entschlossen waren, dem Schlaf nachzugeben, empfanden wir eine große Freude. Endlich würden wir diese sanfte Erholung kennenlernen, die wir vorher nicht kannten. Was für eine Illusion! Wir hatten uns unserer Peinigung hingegeben. Die erste Nacht. Wir verbringen sie in einer Kammer, die an den Spielsaal grenzt. Ist es die Emotion? Ist es der Wunsch oder das Übermaß an Müdigkeit? Wir wälzen uns vergeblich auf dem groben Stoffbett, das wir uns dort bereitet haben. Und dann die zweite Nacht ähnelt dieser ersten. Und die dritte fügt ihre Grausamkeit zur Erinnerung an die beiden anderen noch hinzu. Wir vertreiben die Mieter, um uns ihres Bettes zu bemächtigen. Ein nutzloses Unrecht. Der Gedanke an den Schlaf, den sie dort selbst so oft gefunden haben, verjagt den unseren. Kaum hatten sie die Nacht hinter sich gelassen, da ließ die Müdigkeit sie schwach werden und das Bedürfnis zu schlafen schloss ihnen die Augen. Schamlos ließen sie sich in eine Ecke fallen, und zwar erneut, um gegen jene weiße und hohe Wand zu stoßen, die sich zwischen dem Schlaf und ihnen erhob. Wie unglücklich sie waren! Sie suchten vergeblich die Erholung, die ihnen der Tag unaufhörlich näher brachte und aus der die Nacht sie vertrieb. Und doch waren dies nur kleine Unglücke. Die wahre Not rührt vom Moment, dass Simon mit der Dienerin über unsere Schlaflosigkeit sprechen wollte. Dieser Wunsch zeigt, wie sehr unser Geist sich verirrte. Denn er litt nicht nur am Schlafmangel, sondern er litt an dem Schweigen, das er über sein Wachen bewahren sollte. Es verurteilte ihn zu einer Einsamkeit, der er, jung wie er ist, nur zu entfliehen träumte. Er musste um jeden Preis jemanden finden. Jemanden finden, auf den er seine Last abwälzen konnte. Es schien ihm, dass das beinahe Schlaf bedeuten würde, wenn er den Gedanken an seinen Schlaf jemand anderem anvertrauen könnte. Sein ganzes Wesen war nur Schlaf. Er war sich selbst so fremd wie den anderen, so als hätte er sich aus seinem eigenen Körper zurückgezogen, um keinen Kontakt mit dem eingeschlafenen Wesen zu haben, das dieser geworden war. Von diesem Moment an umschlich Simon die Dienerin, und diese zog ihn mit ihrem lasterhaften Wesen noch an. Barb, Die Dienerin, sagte Thomas. Ja, die Dienerin, sagte der Angestellte. Kennst du sie nicht? Das ist einer ihrer Namen. Anstatt ihn abzuweisen, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, machte Simon kleine Freundschaftsgesten und sprach zu ihm, wenn sie ihm nahe genug kam. Diese lächerlichen Koketterien schienen ihm eine unglaubliche Freude zu machen. Oder vielmehr, sie gaukelten ihm wahnsinnige Hoffnungen vor. Wenn sie ihm zurief, auf sie zu warten, so mochte er Stunden oder manchmal tagelang an der Stelle bleiben, wo er sie wahrgenommen hatte. Aber Simon wartete vergeblich auf Barb. Er beschloss also, da dieses Warten ihn den Verstand verlieren ließ, sie selbst zu suchen. Natürlich war sie unauffindbar. Doch eines Tages fand er sie. Ich war bei ihm. Simon lief auf sie zu und ohne zu verschnaufen sagte er ihr alles, was ein verwirrter Geist wie der seine von seiner Verwirrung, seinem Wahnsinn, der Leere, die ihn erstickte, zum Ausdruck bringen konnte. Ich war bei ihm. Während Barb zuhörte, winkte sie mit den Händen in meine Richtung und richtete Grüße an mich, die mir die allergrößte Freude bereiteten. Simon hatte noch weitere Treffen mit der Dienerin. Mal kehrte er davon mit verändertem Antlitz zurück, strahlend, von prächtiger Jugend. Mal war er zugrunde gerichtet und lag beinahe im Sterben. Eines Tages sagte er mir, dass Barb mich sehen wolle. Ich ging, um sie in einem der Zimmer des ersten Untergeschosses zu treffen, wo sie oft hinkommt. Kaum hat der Alte die Tür aufgestoßen, wirft sich Barb an seinen Hals. Sie umarmt ihn. Ja, sie umarmt mich. Dann sagt sie, dass sie seit langem auf mein Kommen wartet. Macht all das denn einen Sinn? Am Ende bittet sie mich, ihr ein Andenken zu überlassen. Das hier ist es, was ich will, sagte sie dann. Es war mein Abzeichen als Angestellter. Ein kleines Heft, dem die Seiten entnommen worden waren, um meine Akte zu schmücken. Ich versuchte es ihr wieder abzunehmen, doch sie legte es auf ihre Knie und betrachtete es schweigend, mit ernster Miene. Ich hatte den Eindruck, dass ich alles verlöre, dass ich aber auch von allem befreit sei. Sie stand auf, gab mir einige liebevolle Klapse auf die Hand und drängte mich auf freundliche Weise aus dem Zimmer. Du errätst, was anschließend geschehen ist. Sie hat zweifellos etwas gegen mich gesagt. »Wo ist Barb jetzt?«, fragte Thomas. Der alte Angestellte schaute ihn traurig an. »Willst du sie befragen?«, sagte er zu ihm. »Sie ist nicht leicht zu befragen.« Oft weigert sie sich zu antworten. Und wenn sie antwortet, ist man nicht immer sicher, dass das, was sie gesagt hat, einen Zusammenhang mit dem hat, was man fragte. »Sie hat Einfluss hier, oder?« »Natürlich spielt sie eine wichtige Rolle.« Aber wer ist denn nicht wichtig im Haus? Dann bin ich wohl auch sehr einflussreich, da ich euch bestrafen kann, wenn ich es will. Nein, du kannst nicht viel ausrichten. Du bist nur der Peiniger. Nur darum fürchte ich dich. So furchtbar bin ich nicht. Sagen Sie mir nur, wo Barb jetzt ist. Danach werde ich Ihnen helfen. Ängstlich mit zusammengepressten Lippen hörte der Greis jetzt zu. Es ist diese Barb, die mir von dir erzählt hat. Ja, auch sie versucht, dich zu sehen. Sie fragte mich, ob ich dich getroffen hätte, ob das Haus dir gefiel. Ich antwortete ja, aufs Geratewohl. Ich wusste ja nicht, wer du warst. Thomas wandte sich für einen Moment der Tür zu, wie um alles, was er erfahren hatte, nun zu verwerfen. Sie sind frei. Laufen Sie zu Barb und sagen Sie ihr, dass ich sofort mit ihr sprechen will. Aber wir haben nicht das Recht zu gehen. Dann, da ich das Recht habe, Sie zu bestrafen, beginnt nun die Bestrafung. Er ergriff das Holzstück und schlug sie unnachgiebig, wenngleich ohne Boshaftigkeit. Wir haben nicht das Recht zu gehen! Während der Prügel stieß nun der Wächter die Tür auf und trat ein. Wir haben nicht das Recht zu gehen! Thomas hörte mit dem Schlagen nicht auf. Wir haben nicht das Recht zu gehen! Zieht euch an, sagte der Wächter. Er hatte drei große weiße Kittel mitgebracht, die den Kitteln von Kranken ähnelten, obgleich sie glänzender und seidiger waren. Die zwei Angestellten gehorchten. Sie waren ebenso heuchlerisch wie feige. Bevor der Wächter ging, löschte er das Licht. Alle durchquerten die Krankenhaussäle. Die Dunkelheit war vollkommen. Bleibt also still. Die Kranken ertragen den Lärm hier nicht. Sie war größer als die Dunkelheit in jener Nacht, als man den Spielsaal verlassen hatte. Da es Thomas verboten war, anzuhalten, wich er immer wieder vom Weg ab und bog in kleine Seitengänge ein. Doms feste Hand hielt ihn zurück. Wollte Dom ihn daran hindern, weiterzugehen? Oder stieß er ihn? War auch er verloren in der Finsternis? Zu viel Lärm! Zu viel Lärm, zu viel Lärm, rief der Wächter. Zu viel Lärm! Plötzlich wurde Licht gemacht und der große Saal erschien in seiner unendlichen Weite. Alle Betten waren leer. Man schien sie hastig zugedeckt zu haben. Die meisten hatten wohl seit langer Zeit keine Kranken mehr aufgenommen. Solche Betrachtung nahm Thomas in Anspruch, bis er wieder die Anwesenheit des Wächters bemerkte, der nun Doms Ketten zu lösen begann. »Warte draußen auf mich«, sagte der Wächter zu dem jungen Mann, der frei von seinen Fesseln auf den Vorraum zuging. Auch Thomas entfernte sich. Schließlich erreichte er die Mitte des Saales und nachdem er gesehen hatte, dass die Türen an beiden Enden offen standen, wandte er seinen Begleitern den Rücken zu und durchquerte mit ein paar Schritten den Raum. Aminadab von Maurice Blanchot, zweiter Teil, aus dem Französischen von Marco Gutjahr. Thomas, Manuel Harder. Barb, Bibiana Beglau. Jérôme, Dimitri Schad. Alter Spieler, Wolfram Koch. Und als Erzähler, Jens Harzer. In weiteren Rollen, Manfred Zapatka und Jan Bülow. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Lena Demke. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.